Viele von Ihnen wissen, ich komme aus einem Gebiet von... aus einem... Ich komme also aus dem Norden Deutschlands. Und viele von Ihnen wissen nicht, dass wir auch bei uns unsere eigene Automobilindustrie haben. Wir haben also die ostfriesischen Motorenwerke, das sind die OMW. Und rechtzeitig zum neuen Jahr haben die ostfriesischen Motorenwerke ihren seit 20 Jahren angedrohten Dreisitzer auf den Markt gebracht. Und unser Testfahrer Harry Hurtig hatte Gelegenheit, ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Und hier ist sein Bericht. Der OMW 2000, ein Huhn, das goldene Eier legt, so meinen seine Hersteller. Ein Wagen mit dem gewissen Etwas, das meinen wir. Und das ist auch mein erster Eindruck. Er rührt von dem Nebelhorn her, das dem Wagen sein charakteristisches Profil verleiht. Chefingenieur Wilfried Zech kann auch hier nicht ganz seine Herkunft vom Dampferbau verleugnen. Der zweite große Eindruck, hier wurde Sicherheit endlich einmal großgeschrieben. Vier Räder. An jeder Ecke eins und so angebracht, dass sie bis zur Erde reichen. Das bedeutet Straßenlage und Griffigkeit. Dazu die bewährten Extras, Rückspiegel, Bremse und Rettungsreifen. Ein Blick ins Innere des Wagens lässt das Herz eines jeden sportlichen Autofahrers höher schlagen. Endlich einmal eine Gangschaltung, die hinter dem Vordersitz angebracht wurde. Da bringt das Schalten wieder Spaß, da wird der Griff zum Knüppel, zu jenem Erlebnis, das das Fahren bei 200 Kilometer in der Stunde zu einem Risiko macht. Auch an Fahrkomfort wurde gedacht, aufklappbare Aschenbecher, die Hausbar neben dem Handschuhfach und das Lenkrad in ständiger Reichweite. Dazu die vollhydraulischen Scheibenwischer, zwiefach genoppt und innen befestigt, denn die Ostfriesen fahren ja immer. Ein Blick unter die Motorhaube zeigt uns deutlich 12 PS, übersichtlich angeordnet und jedes einzelne austauschbar. Das erspart Ärger bei Reparaturen. Die Probefahrt über den Werkshof bestätigt den ersten positiven Eindruck. Fahrer und Wagen überstanden den gut 30 Meter langen mörderischen Parcours ohne größeren Schaden, außer einigen Schaltschwierigkeiten. Man hätte vielleicht doch nicht auf die Kupplung verzichten sollen. Ging alles glatt. Unser Testfahrer Harry Hurtig wird wahrscheinlich in 3 Monaten wieder feste Nahrung zu sich nehmen können. Schönen guten Abend.